Ich bin ein Street-Hitter, Street-Hitter. Es gibt keine Regeln. Ich bin ein Weed-Smoker, Weed-Smoker. Es gibt keine Regeln. Bin ein Lean-Sipper, Lean-Sipper. Es gibt keine Regeln. Bin ein Mall-Baller, Mall-Baller. Es gibt keine Regeln. Bin ein Street-Hitter, Street-Hitter. Es gibt keine Regeln. Bin ein Weed-Smoker, Weed-Smoker. Es gibt keine Regeln. Bin ein Lean-Sipper, Lean-Sipper. Es gibt keine Regeln. Bin ein Mall-Baller, Mall-Baller. Es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regeln, wenn ich strapped out durch die Hood lauf. Lass die Noten blauen und die Bitches kriegen Schluck auf. Guck mal, wie ich Schmuck kauf, mit dem Geld von Drogen. Du sagst, dass du Gangster bist, doch hast noch nie gezogen. Das ist Fake Shit, Hitter, ich bin faded. Wenn du H&M trickst, dann frag nicht, warum du geil bist. Ich zwicke die Bitch, denn das Money ist real und ich bin kredibil, weil ich so auf dich ziel. 100 Euro ist nothing, Bitch, das ist nicht viel. Schein geguckt, mit Cracker zu kommen und dir. Stacke Money, dank Fans, hat mein Money in Bands. Und wir sind Money Fans und das ist meine Chance. Und ich rock nie mehr Vans, Money Dance, Money Fans. Bitch, ich habe die ganze und du bist leider dein Tanz. Ich hab Money im Back, deshalb zeig ich den Swag. Und ich lauf in die Mall und ich kauf, was ich will. Und ich baller mit Tags und ich baller dich dead. Hol die Cops on call und ich bleib und chill. Und ich will to the top und ich will never back. Meine Hose geben Head, meine Hose geben Neck. Und mein Shorty ist black, alle anderen sind wacky. Ich slap eine Bitch und sie zählt meine Packs. Bitches fucken, Bricks verpacken, Steine backen, Business machen, Hater lachen, dick in ihren Rachen. Schaff, was sie nicht schaffen. Bin ein Street-Hitter, Street-Hitter. Es gibt keine Regeln. Bin ein Weed-Smoker, Weed-Smoker. Es gibt keine Regeln. Bin ein Lean-Sipper, Lean-Sipper. Es gibt keine Regeln. Bin ein Mall-Baller, Mall-Baller. Es gibt keine Regeln. Bin ein Street-Hitter, Street-Hitter. Es gibt keine Regeln. Bin ein Weed-Smoker, Weed-Smoker. Es gibt keine Regeln. Bin ein Lean-Sipper, Lean-Sipper. Es gibt keine Regeln. Bin ein Mall-Baller, Mall-Baller. Es gibt keine Regeln.